Hörverstehen Teil 3. Sie hören 5 Mitteilungen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel: Sie sitzen im Zug von Hamburg nach Hannover und müssen dort zur Weiterfahrt nach Dortmund umsteigen. Im Zug hören Sie folgende Durchsage: Verehrte Fahrgäste, wegen Gleisbauarbeiten im Streckenabschnitt Lüneburg-Celle kommt es leider zu Verzögerungen. Unser Zug hat zurzeit 18 Minuten Verspätung. Es ist nicht sicher, dass in Hannover alle Anschlusszüge erreicht werden. Nicht warten konnte der ICE nach Dresden über Magdeburg, Halle, Leipzig. Wir informieren Sie rechtzeitig vor der Ankunft in Hannover, welche Anschlusszüge in Hannover erreicht werden. Beispiel: Sie sitzen im Zug von Hamburg nach Hannover und müssen dort zur Weiterfahrt nach Dortmund umsteigen. Im Zug hören Sie folgende Durchsage: Verehrte Fahrgäste, wegen Gleisbauarbeiten im Streckenabschnitt Lüneburg-Celle kommt es leider zu Verzögerungen. Unser Zug hat zurzeit 18 Minuten Verspätung. Es ist nicht sicher, dass in Hannover alle Anschlusszüge erreicht werden. Nicht warten konnte der ICE nach Dresden über Magdeburg, Halle, Leipzig. Wir informieren Sie rechtzeitig vor der Ankunft in Hannover, welche Anschlusszüge in Hannover erreicht werden.